Aussprache, Übung 1c. Die Musik. Musikalisch. Das Labor. Der Laborant. Die Ökonomie. Der Ökonom. Die Biologie. Biologisch. Das Training. Trainieren. Die Region. Regional.